den Sand in dünnen übers Land, dass die Dörfer in den hohen Dünen zu versinken drohen. Lustlos stapelst du Papier rum, die Akten werden mehr und wandern auf dem Schreibtisch wie Dünen hin und her. Wann kannst du dich durchringen, diese Wüste zu bezwingen? Begib dich ran, los, pack es an und feiere es als Gottesdienst. Denn Gottesdienst ist nicht nur sonntags in der Kirchenbank. Gottesdienst ist jede Arbeit, die wir mit ihm tun. Er gibt deinem Schaffen Segen, du gibst deinen Dank. Wer seinen Dienst mit ihm erledigt, darf dann mit ihm ruhen. Nimm die erste Akte und tu den ersten Schritt. Feiere es, feiere es. Das Geschirrgebirge ist dir eine Qual. Die Sahnereste-Gletscher schieben sich hinab ins Tal. Willst du's noch höher türmen oder jetzt den Gipfel stürmen? Begib dich ran, los, pack es an und feiere es als Gottesdienst. Denn Gottesdienst ist nicht nur sonntags in der Kirchenbank. Zeigt, wie die Flut noch höher steigt. Sieh des Meeres Urgewalte, ob die Deiche das aushalten. Eine Flut von Hausaufgaben rollt, du glaubst, du schaffst es nicht. Noch Bio-Englisch, Mathe-Deutsch, es ist kein Land in Sicht. Wie kannst du dich aufraffen, diese Aufgabe zu schaffen? Begib dich ran, los, pack es an und feiere es als Gottesdienst. Denn Gottesdienst ist nicht nur sonntags in der Kirchenbank. Gottesdienst ist jede Arbeit, die wir mit ihm tun. Er gibt deinem Schaffen Segen, du gibst deinen Dank. Wer seinen Dienst mit ihm erledigt, darf dann mit ihm ruhen. Löse die erste Aufgabe und tu den ersten Schritt. Feiere es. Bewerbung schreiben. Feier es als Gottesdienst. Feier es. Ordnung schaffen. Feier es. Unkraut jäten.